zum Entmisten der alten Platten. Zeit zum Entmisten der alten Plattenkisten. Zeit zum Entmisten der alten Plattenkisten. Corner Camp connected mit Rhein und Ruhr-Artisten. Protagonisten fristen nicht im tristen Dasein. Fristen ihr Schwarzwein und kaufen sich einen Fahrschein für ein VRRP. Ey, das kann doch nicht wahr sein. LKP, jetzt kann G. Speizet Haklein jeden Paar rein. Fedder, Klumann, Kilo, Geist und Lord, da kann rein. Bald in aller Munde wie Zahnstein und Plack. Wir scheißen auf Gagen, wenn wir nach Applaus jagen und lassen die Massen ausrasten wie Punks am Kaufhof. Wir scheißen auf Gagen, wenn wir nach Applaus jagen und lassen die Massen ausrasten wie Punks am Kaufhof. Wir scheißen auf Gagen, wenn wir nach Applaus jagen. Wir scheißen auf Gagen, wenn wir nach Applaus jagen. Wir scheißen auf. Wir scheißen auf Gagen, wenn wir nach Applaus jagen und lassen die Massen ausrasten wie Punks an Chaostagen. Zumindest die Brauchbaren, denn meist kann man genau sagen, interessieren Textaussagen oder mehr Raps verkaufszahlen. Ihr hier bei Teil Bauchladen, Tapes sind mir die Aufladen, ihr wollt sie auch haben, dann folgt einfach den Rauchwaren. Rein Ruhr schmeißt ein Barbecue, nur der Mob steht auf Saumann. Kilometer LKP nach Corner Camp Katz und Maus fragen. Kilometer LKP nach Corner Camp Katz und Maus. Kilometer LKP nach Kilometer LKP. Kilometer, Kilometer, Kilometer, Kilometer. Kilometer LKP nach Corner Camp Katz und Maus fragen. Wir waren komplett verschieden. Doch vor ein paar Jahren hatte ich meinen ersten Text geschrieben. Hab's mit dem Corner Cap getrieben. Ich wollte es direkt vertiefen. Einmal Sex mit ihnen, Jeans schon basteln wir an Ziel und Ziel. Bei Duschen Wechselspielen lassen wir die Fetzen fliegen. Generell wird Stress vermieden, nur wenn Mecker ziehen, Rappermin. Sich von meiner Frau als Chef aufspielen, könnte ich die Krätze kriegen. Geht's nicht um Cash verdienen, sondern Liebe bis zum letzten.